Ist denn in Ihren Herzen Krankheit oder haben Sie etwa Zweifel? Oder befürchten Sie, dass Allah gegen Sie ungerecht sein könnte und auch sein Gesandter? Nein, vielmehr sind eben Sie die Ungerechten.